19. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Alethea. Das Heiligabendlied von Johanne Amalia von Elterlein. Heit ist der heilige Abend ermahnt. Kommt rei, ma gießen Blei. Holt ner der Hanne Christerei, die muss bei Zeiten rei. Ma hom ne Lächter angebrannt, sat Haar ihr Mat die Pracht. Do trieben bei euch is a racht fei, ihr hat a Sau geschlacht. Ich homme a Licht gekauft, für 22 Peng. Gieh, Hanne, hole Dippel rei, mein Lächter is zu eng. Ka, zünd a Weihrauchkerzel a, das noch Weihnachten riecht, und stell's ne auf der Schave hie, das unnen Ufen liegt. Lot, dorten auf der Hinersteich, do liegt mein Lob sei Blei. Na, rafeln na net zu dort drim, s ist wat der Grinot schei. Denn's Mannsvolk hat sei Frat an was, sei's a an was ner will. Mein Vater hat's an Fuhre stellen, der Ka, der hat's an Spiel. Ich gieß verarscht. Wann krieg ich de? Sat Haar ins Wackenschmied. Der Karl den lacht, die denkt gewiss, ich mein ihren Richterfried. Ma hom a 16 Butterstollen, so lang wie de Ofenbank. Ihr Maat, da wart gefressen worden, ma waren noch alle krank. Ma hom a Neinerla gekocht, a Wurst und Sauerkraut. Meine Mutter hat sich auch geplagt, die alle gute Haut. Rick, bruck das Sammelmilch ei. Nasch oder net dofu, jo Gunge werf kein Raspelro ins Heiligabend Stroh. Wa geht der Ivan Schwamme tup, no henno ruste net, no wat ne, wenn der Vater kimmt, musst wahrlich gleich zu Bett. Ne horcht no mal in Ufentop, das Rumpeln und das Geigen, no weil es na net winzeln tut, denn s ist bedetzt noch lein. Ne Heiligabend in Mitternacht, da läuft statt Wasser wei. Wenn ich mich na net fechten tät, ich holt ein Tupfel rei. Da drin ein Nachbarsch Wassertuch, da steht ein großer Ma. Und war ne Tracht der Datzen hat, den lässt er gar net nah. Lob, hol der Weil bein Hanne lieb, na Vater ein Kannel Bier. Und wenn du kimmst, da singe ma, ich freue mich in dir. Ihr Kinder, geht ins Bett nun auf, der Sage zeigt schon aus. Ob mir Weihnachten wieder der Lahm, wie Gott will, so geschah es. Ende von Das Heiligabendlied. Aufgenommen von Alethea.